Grauen Wolken schlafen jetzt die großen Götter und ich höre, wie sie schnarchen und wir haben wildes Wetter. Wildes Wetter. Sturmes Bieten will das arme Schiff zerschellen. Ach, wer zügelt diese Winde? Die herrenlosen Wellen. Kann's nicht hindern, dass es stürmen, dass da dröhnen Mast und Bretter. Und ich hüll mich in den Mantel, um zu schlafen wie die Götter. Und ich hüll mich in den Mantel, um zu schlafen wie die Götter. Zu leben begann. von Wehmut Tränen. Erglänzte ihr Augenpaar. Auch meine Tränen flossen mir von den Wangen herab. Doch ich kann's nicht glauben. Dass ich dich verloren hab. Mein Auge ist trüb, mein Mund ist stumm. Du heißest mich reden, es sei darum. Dein Auge ist klar, dein Mund ist rot. Und was du nur wünschest, das ist ein Mein Haar ist grau, mein Herz ist wund. Du bist so jung und bist so gesund. Du heißest mich reden und machst mir so schwer. Ich seh dich so an.